Mir ist etwas passiert, das ich euch unbedingt erzählen muss. Ich sitze im Zug von Berlin nach München auf meinen reservierten Platz im Raucherabteil. Meinen Rucksack habe ich zwischen den Füßen verstaut, ein Heft, ein Buch, eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug auf den Tisch gelegt und mir eine Zigarette angezündet. Es ist 13 Uhr. Der Zug setzt sich etwas verspätet in Bewegung. Ich bemerke auf dem Nebensitz einen großen, dicken Umschlag, auf dem in Handschrift auf Arabisch Zikrayat, Erinnerungen, steht. Ich freue mich schon auf einen arabischen Gesprächspartner. Vielleicht ist er sogar ein Dichter oder wenigstens jemand, der sich fürs Lesen und Schreiben interessiert. Gleis 4 für die Kürzere, 13.30 Uhr. Der Nachbar ist immer noch nicht da. Um 14 Uhr erreicht der Zug Leipzig. Der Umschlag liegt immer noch da. Ein paar Leute steigen aus, andere ein. Eine Dame mit kurzem blonden Haar, die ihr Handy ans Ohr hält, will sich direkt neben mich setzen. Sie nimmt den Umschlag, schaut mich an und legt ihn mir auf den Schoß. 14.20 Uhr. Der Zug fährt langsam an. Ich mache den Umschlag auf. Erinnerungen von Rasul Hamid. Als Kalif al-Mansur im Jahr 762 auf der Suche nach Ruhe und Erholung durch die unendlichen Weiten des Orients zog, erblickte er plötzlich vor sich eine idyllisch an zwei Flüssen liegende Landschaft. Ohne zu zögern befahl er seinen Soldaten, um dieses Stück Land herum einen großen Graben auszuheben, mit Holz zu füllen und in der Abenddämmerung ein Feuer anzuzünden. Als es aufloderte, schaute er von einem nahegelegenen Hügel herab und verkündete: Hier soll meine Stadt errichtet werden. Und er gab ihr den Namen Madinat as-Salam, Stadt des Friedens, die man heute als Bagdad kennt. Seitdem erlebte die Stadt des Friedens keinen Frieden mehr. Wieder und wieder steht ein anderer Herrscher auf dem Hügel und schaut zu, wie sie brennt. In diesem Feuer, in dieser Stadt bin ich geboren. Und möglicherweise hat meine Haut deswegen diese Farbe, die an Kaffee erinnert. Ich wurde sozusagen wie ein Hammel gut über dem Feuer durchgegrillt. Der falsche Inder von Abbas Khidr. Hörspielbearbeitung und Regie Julia Tieke. Schon in meiner Jugend hatte ich eine Menge schlechter Gewohnheiten. Aber was heißt schon schlecht? Was dem einen als schlechte Gewohnheit gilt, kann ein anderer als gut und schön erachten. Ich jedenfalls bin mit vielen seltsamen Gewohnheiten gesegnet. Ich rauche gern und außerordentlich viel, trinke Alkohol wie ein Loch, vorzugsweise Bier und Wodka, schaue leidenschaftlich gern und auffällig Frauen auf der Straße hinterher, schlafe am liebsten auf Sofas oder auf dem Fußboden und schleudere jedem, ohne nachzudenken, die Wahrheit ins Gesicht. Ich weiß nicht, wie oder warum ich zu diesen Gewohnheiten gekommen bin. Auch nicht, was meinen peinlichsten und zugleich einmaligen Tick anbelangt, nämlich den, Papier zu stehlen. Wenn ich schreibe, dann ist es, als ob ich alles zum ersten Mal sehe. Ich versuche, alles genau nachzufühlen und ganz neu zu begreifen. Eigentlich bin ich dann Schüler und Lehrer gleichzeitig. Ich unterrichte mich selbst und lerne von mir. Und so kam ich auch auf die verrückte Idee, meine eigene Geschichte aufzuschreiben. Die Iraker, oder genauer die Babylonier, waren die Erfinder der Astronomie. Sie bauten sogar das erste Teleskop der Menschheitsgeschichte. Parallel dazu aber entstand eine andere Art von Sternenlehre, nämlich die Astrologie. Damals wie heute gehört die Sterndeuterei zu den Lieblingsbeschäftigungen der Bewohner des Zweistromlands. Die neuere irakische Geschichte scheint im Schatten der Sterne zu verlaufen. In Wahrheit aber wird sie nicht von den Sternen der Astrologie geleitet, sondern von ganz anderen Sternen. Sternen auf den Schulterklappen der Generäle. Diese militärischen Ungeheuer, die den vom Schicksal gebeutelten einen Unglücksraben nach dem anderen aufs Dach gesetzt haben. Gott, rette mich aus dieser Leere. Wenn ich mich recht erinnere, begann dieses Laster in Bagdad mit Fatima, der Nachbarin. Ihretwegen stahl ich Papier von meinem Vater. Nicht, dass er Schriftsteller gewesen wäre, weit gefehlt. Er war ein einfacher Dattelverkäufer. Kaufte Papier nur, um darin die Datteln für seine Kunden einzuwickeln. Gott, rette mich aus dieser Leere. Es begann in den 80er Jahren, während des Iran-Irak-Krieges. Ich erinnere mich ganz genau. Meine Schwester sprang mit verheulten Augen unter die Treppe, als der Alarm losging. Meine Mutter glaubte, alle verfügbaren Dämonen, Drachen, Schlangen und bösen Geister seien auf einmal gekommen. Vom Militärstützpunkt, den die Armee kürzlich nicht weit von unserem Viertel eingerichtet hatte, wurden Raketen in Richtung der Flugzeuge abgefeuert. Ihr Lärm ließ die Häuser des Viertels erzittern. So ging das ein paar Minuten, bis erneut die Alarmsirene losheulte. Der Angriff ist vorbei, verkündete mein Vater. Das Gesicht meiner Schwester Fadach wurde schlagartig weiß. Sie verdrehte ihre Augen. Dann sank sie bewusstlos zu Boden. Schütt ihr einen Eimer Wasser ins Gesicht, diesem Weichei von Frau. Was ist los? Na was schon? Krieg! Mit wem denn? Mit der Fotze deiner Tante. Mit dem Iran. Eigentlich müsste ich sagen, dass ich das Papier meiner Mutter gestohlen habe. Denn in Wirklichkeit war sie es, die die Datteln verkaufen musste und nicht mein Vater. Der besorgte nur die Ware und meine Mutter saß dann damit stundenlang auf dem Souk al-Aoura, dem Bazar der Einäugigen, nur einige Meter entfernt von unserem Haus. Ich stahl also das Papier aus dem Geschäft meiner Eltern, um darauf zu schreiben, sobald mir das Zittern kam. Immer dann, wenn ich Fatima auf dem Dach erblickte. Babel liegt in der Nähe meiner Heimatstadt Bagdad. Mit 16 heiratete Fatima dann einen 30-jährigen Unternehmer, dessen Bauchumfang dem seines Kontos entsprach. Meine Mutter ist dort geboren. So gesehen fließt also babylonisches Blut durch meine Adern. Mir persönlich ist es völlig egal, ob es diesen Turm nun gegeben hat oder nicht. Das Wichtigste ist, dass der Turm der Grund für die Menschen war, das Schreiben beherrschen zu wollen. Vielleicht liegt es an meinem babylonischen Blut, dass ich früh begann, an Wände zu schmieren. Meistens wollte ich jemanden ärgern, zum Beispiel in der Schule. Der Schuldirektor ist ein Arschloch. Der Imam ist schwul, oder der Präsident fickt alle. Jedes Mal habe ich zufrieden beobachtet, wie Lehrer, Polizei und Regierungsbeamte tagelang und fieberhaft die Schule nach Verdächtigen durchsucht haben. Eines Tages aber wurden etliche junge Burschen aus unserem Viertel festgenommen, die der Regierung gefährlich oder verdächtig erschienen. Sie tauchten nie wieder auf. Am Anfang dachte ich, die kommen schon wieder. Aber dann ging das Gerücht um, sie hätten unter der Folter zugegeben, die Sprüche geschrieben zu haben. Seitdem habe ich keinen einzigen Satz mehr an die Wand irgendeiner Schule geschrieben. Ich sehe so anders aus, dass man an meiner irakischen Herkunft zweifelte. In Bagdad sprachen mich mehrere Male die Fahrkartenverkäufer im Bus auf Englisch an. Dann lachte ich meistens und antwortete in südirakischer Umgangssprache, worauf sie mich verdutzt anstarrten, als wäre ich ein Geist. Dasselbe widerfuhr mir hin und wieder bei Polizeikontrollen. Jedes Mal musste ich lange Listen von Fragen beantworten. Was ist ein Iraker, Gern? Welche Kinderlieder singen die Iraker? Nennen Sie einige Namen der bekannten irakischen Stämme. Die Jungen meines Viertels riefen mich Indianer, weil ich aussah wie ein Indianer in amerikanischen Cowboy-Filmen. In der Mittelschule nannten mich die Arabischlehrerin und meine Mitschüler den Inder oder Amitabh Bachchan nach einem bekannten indischen Schauspieler. Wo ich auch hinging, ließ das Unglück nicht lange auf sich warten. Ohne es zu wollen, brachte ich meinen Mitmenschen nur Kummer und Elend. Es begann in Bagdad. Als ich in die erste Klasse der Grundschule kam, erlangte der irakische Diktator Saddam Hussein die erste Klasse der Macht. Ich scheiterte in der Schule und die Lehrer nannten mich den Dummen. Saddam scheiterte an der Macht und verwandelte durch seine Dummheiten das Land in eine Hölle. Ich kann mir gut vorstellen, dass all die Kriege und Katastrophen im Irak in der Zeit seit meiner Geburt nur meinetwegen geschehen sind. Ich schwöre bei allen sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfen, ich habe 7 Leben. Wie eine Katze. Der Irak war nur noch eine Ruine, als ich ihn hinter mir ließ. Nein, sogar doppelt so viele. Die Katzen könnten vor Neid erblassen. Wunder traten in meinem Leben immer im letzten Moment ein. Ich glaube an Wunder, an diese seltsamen Einmaligkeiten, auf die einfach kein anderer Begriff passt. Ich habe im Laufe meines Lebens sozusagen meine eigene Glaubensrichtung entwickelt. Und zwar eine, die ausschließlich zu mir passt. Absolut individuell. Bis heute verehre ich zum Beispiel Autoreifen. Ja, Autoreifen. Ich weiß, das klingt nicht unbedingt intelligent, weil schon viele Menschen unter Autoreifen ihr Leben lassen mussten. Aber ein Autoreifen kann eben auch Leben retten. Und so begann das erste Wunder. Ich vergesse vieles sehr schnell. Für mich ist das eine Gnade. Nur deshalb bin ich überhaupt noch da. Wenn ich mich an alles genau erinnern würde, hätte ich meinem Leben längst ein Ende gesetzt. Ich saß in Bagdad im Gefängnis. Es ist kein Wunder, in Bagdad im Gefängnis zu sitzen. In den 90er Jahren gehörte das zur Normalität. Als ich dort war, kam der Tag einer unerwarteten Reise. Einer unvergesslichen Reise. Die Aufseher trieben alle Gefangenen zusammen, fesselten sie an den Händen, verbanden ihnen die Augen mit einem schwarzen Tuch und steckten sie in mehrere Autos. Es war alles dunkel. Ich hörte nur den Atem meines Mitgefangenen und das Pochen meines Herzens. Aussteigen! Auf den Boden setzen! Wir müssen den Reifen wechseln. Wir haben keinen Ersatzreifen. Wir müssen ihn reparieren. Wie lange dauert das? Halbe Stunde vielleicht. Scheiße! Die werden es umbringen. Mach schnell! Beeil dich! Zum Glück habe ich Löcher in meinem Gedächtnis. Mach schon. Die schlimmsten Ereignisse fallen plötzlich aus meiner Erinnerung und tauchen nie wieder auf. Los, aufstehen und einsteigen. Dazu kommt noch eine andere Gnade. Wenn doch einmal etwas Schreckliches in meinem Gedächtnis kleben bleibt, kann ich es ganz und gar verschönern. All der klebrige Schmutz löst sich in Windeseile auf und es bleiben nur schöne Bilder oder besser gesagt, verschönerte Bilder. Die Gefängniswärter nahmen uns die Fesseln ab. Ich befand mich wieder in der großen Abteilung unseres Gefängnisses. Wir waren nur noch 20 Gefangene. Am Abend kam ein Wärter. Wisst ihr, dass ihr Heilige seid? Wieso? Ihr lebt noch. Die anderen? Die sind in der Wüste hingerichtet worden. Der Autoreifen hat euch gerettet. Im Gefängnis gab es laute Wände, die ich vollschreiben konnte. Eigentlich gab es nur Wände. Finster war ein Fremdwort, wie Sonne und Frauen. Man konnte nur erahnen, dass es irgendwo da draußen Sonne geben musste. Auf dieser dunklen Seite der Erde stand in meiner ersten Zelle an der Wand As-Sijnu li Martabatun, wal-Qaidu li Khilkhal, wal-Mishnaqatu ya Ummi, Urjuhat al-Abdal. Das Gefängnis ist für mich eine Ehre. Die Fessel ein Fußband und der Galgen die Schaukel der Helden. Der Schreiber musste jede Hoffnung verloren haben. Ich bekam ziemlich Angst. Nach einem Jahr aber schrieb ich denselben Vers auf eine andere Wand und dachte mir nichts dabei. Da stand einfach alles geschrieben. Arbeiter der Welt, vereint euch. Ein Kommunist. Kurdistan soll frei sein. Ein Kurde. Gott schütze die Gläubigen, ein Religiöse. Komm, heilige Al-Mahdi, rette die Erde, ein Schiit. Ich will zu meiner Mama, eine wie ich, der keine Ahnung hatte, warum er da war. Ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Attacks continue as I speak. Ground forces are. Der nächste Krieg kam. Das war im Jahr 1991, in dem sich 33 Länder der Welt in der arabischen Wüste versammelten, um Kuwait von der irakischen Invasion zu befreien. Bagdad ähnelte in diesem Krieg einer Geisterstadt. Ich schwöre bei allen Autoreifen. Das nächste Wunder folgte bald. In der irakischen Umgangssprache nennt man das Gefängnis hinter der Sonne. Für mich war klar, dass ich das Leben vor der Sonne nie wieder erlangen würde. Aber dennoch kam der Tag, an dem die Regierung eine Amnestie für alle politischen Gefangenen erließ. Einen Monat lang wartete ich auf meine Entlassung. Es war ein sehr langer Monat, länger als ein Jahrzehnt. Aber letztendlich stieg ich in ein Taxi und stand kurze Zeit später vor der Tür meines Elternhauses. Guten Tag. Wie geht's? Gut. Und dir? Auch gut. Kennst du mich nicht? Nein. Wer bist du? Willst du zu einem von den Jungs? Meine Mutter konnte mich gar nicht erkennen. Braun gebrannt, mit einem stattlichen Gewicht von 85 Kilogramm war ich gegangen. Mit 55 Kilo kehrte ich zurück, bleich wie ein Stück Gouda. Anderthalb Jahre, kaum Brot und keine Sonne, hatten mich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Im Gefängnis gab es weder Himmels- noch Erdenwege. Nur Mauern, Hunger, Läuse, Folter und Foltergeräte, Ratten, Häftlinge, Gespenster, Wärter, Polizeirichter, Feuchtigkeit, Hautkrankheiten, Angst, Überlebenskämpfe. Viele meiner Freunde starben unter der Folter oder am Hunger. Und bis heute begleiten mich ihre traurigen Gesichter. Ich schwöre bei der Amnestie, dieses Wunder brauchte noch ein Wunder, um mich wirklich zu retten. In mir begann sich eine Art Krankheit festzusetzen. Ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Ein unbekannter Dichter schrieb im Mittelalter einmal folgenden Vers. Ich öffnete mein Auge und als ich es geöffnet hatte, sah ich viele Leute, aber dennoch sah ich keinen. Ich fiel in diesen keinen Zustand, tauchte in eine große Leere und konnte einfach nicht mehr zurück. Seitdem gab es in meinem Leben nur noch zwei Möglichkeiten, die Leere zu bekämpfen oder meinem Leben ein Ende zu setzen. Himmel und Erde waren trostlos und leer. Ich beschloss, aus dem Irak wegzugehen. Das einzige Bittgebet meines Lebens. Gott, rette mich aus der Leere. Ich schwöre bei der Amnestie, dieses Wunder brauchte noch ein Wunder, um mich wirklich zu retten. Das Wunder, aus dem Irak fliehen zu können. Ich verließ das Viertel meiner Familie und lebte versteckt bei Verwandten. Es gab so viel Polizei auf den Straßen, dass man hätte glauben können, sie seien ein eigenes Volk. Aber dank eines Freundes, der Abba hieß, konnte ich immer in Bewegung bleiben. Er versorgte mich innerhalb einiger Monate mit mehr als 15 gefälschten Ausweisen, mit ebenso vielen unterschiedlichen Namen und Berufen. Endlich kam der Tag, an dem ich alle meine Namen hinter mir lassen konnte, um mit meinem richtigen Namen durch die Weltmeere zu segeln. Ein Bekannter meines älteren Bruders arbeitete als Polizist und hatte jede Menge Kontakte zu verschiedenen Bagdader Behörden. Er machte mir das Angebot, meine Daten bei den Behörden zu verändern und einen Reisepass für mich zu erstellen, mit dem ich nach Jordanien fliehen könnte. Dazu aber brauchte er 2000 Dollar. Meine Familie hatte Angst, dass ich verrückt werde. 2000 Dollar. Eines Nachts sperrte ich die Tür meines Zimmers zu, riss Bücher und Hefte aus den Regalen, warf sie auf einen Haufen und setzte mich mitten hinein. Ich schüttete Petroleum darauf, zündete ein Streichholz an und ließ es fallen. Das Feuer bewegte sich schnell. Alles um mich herum wurde langsam zu Asche und Rauch. Es war ein schönes Gefühl. Ich war frei und flog mit jedem schwarzen Stückchen Papier davon. Jeder Rauchschwader trug mich mit sich. Plötzlich krachte es. Mein Bruder hatte die Tür eingetreten und zerrte mich vom Feuer weg. Tags darauf besorgte ich mir eine Weltkarte und beschloss, weit weg zu fliehen, in ein anderes Land. Dieses Mal waren die Frauen der Familie meine Retter. Meine Schwestern verkauften ihren Schmuck und meine Mutter verkaufte ihrem Bruder ihren Anteil im Haus des Vaters. Nachdem alle Bestechungsgelder bezahlt waren, blieben noch genau 30 Dollar übrig. Die gab mir der Bekannte als kleine Starthilfe für Jordanien zurück. Der Unglücksrabe in mir zerstörte das Leben vieler Menschen. Ich war es, der viele Länder der Erde verwüstete. Ja, das habe ich tatsächlich getan. Zu viele Katastrophen und Leichen säumten meinen Weg. Ich versuchte immer wieder nicht daran zu glauben, aber das Schicksal wollte es nicht anders. Kaum hatte ich die jordanische Hauptstadt Amman betreten, brach die Brotrevolution aus. Die jordanische Regierung hatte den Brotpreis erhöht und so gingen die Armen im Süden auf die Straßen, um ihrem Unmut darüber Luft zu verschaffen. Bis dahin war das noch keineswegs schlimm. Was dann aber schlimm wurde, war die Niederschlagung des Aufstands mit Waffengewalt. Ich kam in einer Kosmetikfabrik unter, die etwas außerhalb lag. Die Fabrik war eine Fabrik voll schöner Frauen. Die schönste von allen hieß Suat. Sie arbeitete an einer der Maschinen, zu denen ich die getrockneten Seifenkerne zu bringen hatte. Gleich am ersten Tag in der Fabrik erwachte in mir wieder der Drang zu schreiben. Besonders als ich Suat beobachtete, wie sie heimlich ihren obersten Blusenknopf öffnete, um dann vor dem Fabrikdirektor kokett auf- und abzustolzieren, ihren Busen zur Schau stellend. Die ersten Tage, die man im Exil verbringt, sind sehr gefährlich. Man denkt nicht mehr mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen oder genauer noch mit der Fantasie. Der Kopf gerät in Vergessenheit. Man denkt oft an das Gesicht der Mutter, der Geschwister und der Freunde. Sie tauchen überall auf, in einem Buch, bei der Arbeit, am Himmel. Man fängt sogar an, Lieder aus der Heimat zu hören. Das Exil beschönigt die Heimat. In Jordanien gelangte ich von der Hafenstadt Al-Aqaba über das Rote Meer nach Ägypten. Auf dem alten, schmutzigen Schiff waren hunderte ägyptische Arbeiter, die neue Fernsehgeräte, Videorekorder oder Kleider mit sich schleppten. Die Bordwände waren übersät mit Aufschriften. Die schönste, aber auch traurigste war: Herzlich willkommen in Afrika. Wer reinkommt, ist verloren. Wer rauskommt, neugeboren. Das Gesicht von Allah schaute häufig bei mir vorbei. Im Schlepptau eine Reihe anderer Gesichter. Allah kannte ich aus Jordanien. Mitglied einer schiitischen Partei floh er aus dem Irak, weil man diese dort verboten hatte. Im Ausland aber wollte er nichts mehr mit Politik zu tun haben, wollte nur noch seine Ruhe und in Frieden leben. Alles, was er sich in Jordanien hart erarbeitet hatte, ungefähr 9000 Dollar, gab er einem Schlepper, der ihm einen französischen Reisepass besorgte. Am Flughafen wurde er verhaftet. Eines Nachts fanden sie ihn in seiner Zelle, tot. Er hatte seinen Kopf immer wieder gegen die Wand geschlagen, bis er umfiel. Allahs Gesicht sprach zu mir: Das Leben ist wie eine Wand. Du musst mit dem Kopf dagegen schlagen, um zu verstehen, was die Wahrheit ist. Ich ließ Jordanien und seine Ruinen hinter mir und floh nach Afrika, genauer nach Libyen. Kaum hatte ich das Land betreten, legte ich die Hand aufs Herz aus Angst, ich könnte wieder alles verwüsten. Ein Monat, zwei, drei und das Land blieb okay, bis es von einem gewaltigen Hammer getroffen wurde. Die amerikanische und andere westliche Regierungen forderten mehr und stärkere Embargo-Maßnahmen gegen Libyen. Von einem Tag auf den anderen wurde alles teurer. In meiner Familie gab es keine Schriftsteller. Man konnte nicht einmal ein vernünftiges Buch finden. Es gab nur den Koran und den Jahresbericht der Regierung. Verwunderlicherweise stieß ich trotzdem irgendwann auf einen Stapel Bücher. Es war die Bibliothek meines Schwagers Sadiq. Sadiq war Dozent für Literatur an der Universität Bagdad, Literaturkritiker und ein wahrhaftiger Bücherwurm. Er heiratete meine Schwester Karime und ich seine Bücher. Das Leben in der arabischen Wüste unter einer anderen afrikanischen Diktatur war nicht zu ertragen. Dieses Land bestand aus einem einzigen Mann, oder besser einer einzigen Familie, die alle Macht in der Hand hielt und die Schicksale der Menschen bestimmte. Ein Land, so mit dem Sand der Grausamkeit angefüllt, dass selbst ein Kamel in der Leere dieses Landes die Orientierung verliert. Ich lebte wie ein Penner, hatte hier und da mal Arbeit, mal hier, mal dort einen Schlafplatz. Nach etwa einem Jahr in diesem sandigen, tristen Land kam meine Schwester Karima samt ihrer Familie nach Libyen. Auch sie hatten die Nase voll vom Irak und versuchten, einen neuen Anfang zu finden. Sie fanden eine Wohnung in Miste, einem Städtchen in der Wüste. Oder anders ausgedrückt, am Arsch der Welt. Für mich war das Exil so um einiges erträglicher. Obwohl ich in verschiedenen anderen Städten arbeitete, die manchmal zwischen 500 und 1000 Kilometern von Mizde entfernt lagen, reiste ich zweimal im Monat zu ihnen und verbrachte Zeit mit den Kindern. Die Länder, in denen meine Füße künftig landen sollten, hatte ich in zwei große Gruppen unterteilt. Zur ersten gehörten diejenigen, in denen es nur Bilder und Plakate der jeweiligen Führer und ihrer banalen Parolen gab. Zur zweiten Gruppe gehörten die Länder, in denen eben das nicht der Fall war. Da wollte ich hin. Ich hörte immer, so etwas gäbe es nur im Westen. Also nahm ich die erste Etappe meiner großen Reise in die westliche Hemisphäre in Angriff. Wir waren drei Männer, die sich in Benghazi kennengelernt hatten. Ein Sudanese, ein Libyer und ich. Izak, der Sudanese, wollte heiraten, eine Familie gründen und in Ruhe leben. Abu Ajela, der Libyer, wollte Berge, Wälder und Schnee kennenlernen und eine blonde Frau, ein Haus im Wald und so viel Geld wie möglich besitzen. Ich selbst wusste nicht so genau, was ich wollte. Abu Ajela und ich standen täglich vor dem Mittelmeer. Wohin das Schiff da wohl fährt? Ja, guck hin, wohin wohl? Da ist Italien und da Malta und da hinten Holland. Und die Polizei? Wir saßen über unseren Landkarten und planten unsere Flucht nach Italien. Abu Ajela kannte Izak. Mit Izaks Boot sollte die Reise beginnen. Abends gingen wir zum Hafen. Vom Meer aus blickte ich auf Benghazi zurück. Da ist Licht. Ein italienisches Schiff? Keine Ahnung. Ich bin doch kein Hellseher. Scheiße, libysch. Wir verbrachten einige unerträgliche Tage im Gefängnis des Hafens von Benghazi. Zu guter Letzt glaubte uns der Polizeirichter aber doch, dass wir nur eine kleine Bootsfahrt rund um Benghazi machen wollten. Was für ein Schicksal haben die Sprachen, dass sie als Fluch auf der Welt kamen? Als Fluch Gottes, weil die Menschheit versucht hatte, seine Größe zu erreichen, indem sie den Turm von Babel baute. Kurz nachdem ich die Geschichte vom Turm zu Babel zum ersten Mal gehört hatte, fuhr meine Familie die Großeltern in Babel besuchen. Ich brannte natürlich darauf, mir diesen Turm anzuschauen. Mein Großvater erzählte mir, dass es den Turm von Babel schon lange nicht mehr gibt. Aber wenn ich genau hinschauen würde, könne ich ihn doch noch sehen. Ich habe lange nicht verstanden, was er mit genau hinschauen meinte. Tripolis war groß und zwar sehr. Am Anfang verirrte ich mich oft in den alten Vierteln, Basaren und Fußgängerzonen. Die Atmosphäre war nicht schlecht. Man konnte sich frei bewegen und sich sogar mit Frauen unterhalten. Ich schwöre bei allen gefälschten Dokumenten. Alle diese Wunder habe ich nicht geplant. Sie kamen immer von selbst, nach langen, grausamen Zeiten. Als meine Füße in Afrika gelandet waren, lebte ich dort jahrelang ohne ein einziges Wunder. Ich nahm alle möglichen Jobs an, um zu überleben. Bis der Tag kam, an dem ich Miriam kennenlernte. Herzlich willkommen im Hotel Großer Tourist. Dieses Hotel hatte nichts mit Touristen zu tun. Ein alter Bau, 6 oder 7 Stockwerke hoch. Hier wohnten fast ausschließlich Ausländer, Schwule, Huren, Alkoholiker, Dealer und Verbrecher. Dazu Unmengen von Müll. Miriam war Zimmermädchen und Hure zugleich. Ich bezahlte sie für die erste Nacht und sagte ihr, ich wolle nur reden, nicht vögeln. Wieso? Ich habe nie für Sex bezahlt. Trotzdem schliefen wir noch in derselben Nacht miteinander. In der zweiten Nacht gab sie mir das Geld zurück. Sie wollte mir nie erzählen, warum sie sich verkaufte. Alles, was ich von ihr erfuhr, war, dass sie aus Marokko stammte und seit 2 Jahren in dem Hotel arbeitete. Das Hotel gehörte einem Polizeichef, der als Zuhälter in Tripolis stadtbekannt war. Das macht ja keinen großen Unterschied. Einige schwierige Wochen voller Angst. Die libysche Polizei konnte mich jederzeit nach Ägypten abschieben. Die ägyptische nach Jordanien und die jordanische in den Irak. Doch dann kam die Nacht, die alles verändern sollte. Ich spazierte am Abend die Strandpromenade entlang und beobachtete die Boote und die Schiffe. Plötzlich versperrten mir 5 Männer den Weg. Sie schlugen auf mich ein, bis ich regungslos am Boden lag. Du scheiß Iraker. Wenn wir dich nochmal mit Miriam sehen, dann bist du tot. Ist es klar? Ich blieb auf dem Boden liegen, schaute zu den Sternen am Himmel und konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Gott, rette mich aus dieser Leere. Endlose Albträume quälten mich. Doch plötzlich sah ich Miriams Gesicht. Das war kein Traum. Wir stiegen in einen Wagen. Der Fahrer war Türke, wie ich später erfahren sollte. Er setzte uns vor einer Wohnung in der Stadtmitte ab. Er besorgt dir ein türkisches Visum. Unmöglich. Die Türken geben einem Iraker nicht einfach so ein Visum. Tja, jedenfalls fährst du heute in die Türkei. Und du? Ich kann nicht. Es ist mein Schicksal, hier zu bleiben. Für mich kannst du ein Visum machen lassen, aber für dich nicht. Du bist wie ein Kind. Du hast keine Ahnung, was draußen in der Welt los ist. Ich verließ den Tod und Libyen und fuhr mit dem Schiff in die Türkei. 7 Tage auf dem Meer, mit der Hoffnung auf einen neuen Anfang. Wir erreichen jetzt türkische Gewässer. So weit weg wie möglich vom Orient. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das stärkste Erdbeben der türkischen Geschichte hat das Land erschüttert. Ganze Städte sind zerstört und unzählige Menschen ums Leben gekommen. Es wird mit weiteren Erdbeben gerechnet. Verdammt, was hatte ich nur getan? Schlepper kennen ihre Kundschaft sehr gut. Ein Flüchtling geht nicht wie ein normaler Mensch auf der Straße. Er hält alle um sich herum für Polizisten. Griechenland? Was? Griechenland. Willst du zu Fuß oder mit dem Auto? Was ist der Unterschied? Zu Fuß dauert es 20 Tage und kostet $500. Mit dem Auto nur 2 Tage, aber $1.500. Zu Fuß bitte. Ich war mit ungefähr 30 Flüchtlingen unterwegs. Kurden, Turkmener, Berser, Araber, Afrikaner, Pakistanis und ein kurdischer Schlepper. Einmal machten wir eine Pause auf einem Hügel. Plötzlich, wie aus dem Nichts heraus, überraschte uns die Grenzpolizei. Wir flohen in alle Himmelsrichtungen. Ich rannte so hektisch, dass mir mein Rucksack aus der Hand fiel und einen Abhang runterrollte. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einem türkischen Gefängnis wieder, und zwar ohne meinen Rucksack. Darin waren ein paar Lebensmitteldosen, meine Fluchtkasse und ein Heft. Darin hatte ich 3 Jahre lang meine dichterischen Ideen notiert. 3 Jahre Lyrik zwischen Asien und Afrika. Manchmal glaube ich, dass alles, was ich heute schreibe, nichts anderes ist, als was ich damals schon geschrieben habe. Schlepper gehören zu einer ganz besonderen Sorte Mensch, die jederzeit bereit ist, für Geld alles zu tun. Manchmal nannte ich sie außerirdische Kreaturen. Sie besitzen einen besonderen Charakter und Eigenschaften, die man bei Typen wie Scharfrichtern, Folterknechten, Geheimdienstern und Zuhältern findet. Einer der vielen Schlepper, die ich in meinem Leben kennenlernte, hieß Azad. Er war Kurde aus As-Sulaymaniyya im Nordirak. Am liebsten hätte ich diesem Azad das Herz aus dem Leib gerissen. Zusammen mit mehr als 30 Flüchtlingen transportierte er mich in einem Lastwagen nach Edirne, einer Stadt nahe der türkisch-griechischen Grenze. Von dort aus erreichten wir nach einem 2-stündigen Fußmarsch durch die Wälder den Fluss Evros. Die Flüchtlinge nennen den Evros Fluss der Verdammung. Viele haben ihr Leben verloren, als sie durch den Fluss nach Griechenland schwimmen wollten. Ihnen habe ich eine Inschrift gewidmet an einem Baum auf der türkischen Seite. Bitte beachten Sie, das hier ist der Evros, der internationale Wasserfriedhof und Treffpunkt der Kulturen. Azad, der Schlepper, hockte etwas abseits von den Flüchtlingen. Ich ließ mich hinter einem Stein nieder, zusammen mit einem Kurden, der Hammer hieß. Ich werde arbeiten und Geld sparen. Die einzige Familie in unserem Flüchtlingstrupp, Vater, Mutter und eine kleine Tochter, hatte sich einen Platz gesucht, etwa 50 Meter von uns entfernt. Wir kommen von einer Scheiße in die andere. Zuerst haben wir unter Saddam gelitten und jetzt unter unseren eigenen Leuten. Was für ein beschissenes Schicksal. Irgendwann muss es eine Lösung geben. Irgendwann. Im Jenseits. Azad ist noch wach. Und die Frau. Die Frau verließ Mann und Kind und schlich hinüber zu Azad. Leise kroch sie zu ihm unter die Decke. Ich beobachtete ihren Ehemann. Er lag auf dem Bauch, den Arm schützend um seine Tochter gelegt. Sein Rücken zitterte. Einer von Azads Helfern hat erzählt, dass ihr Mann kein Geld hat. Azad hat sie umsonst mitgenommen, verlangt aber ein paar Nächte mit der Frau. Es dauerte Monate, bis die Türken von mir und meinem Fluch befreit wurden. Ich erreichte Athen. Aber als ich mich dort ein wenig umgesehen hatte, glaubte ich, in der falschen Stadt zu sein. Von wegen Philosophen. Nur Obdachlose und Flüchtlinge. Viele Gebäude zerstört, als sei zufällig einer der irakischen Kriege vorbeigekommen. Es war aber kein Krieg, sondern ebenfalls ein Erdbeben, nämlich dasselbe, das anschließend die Türkei verwüstet hatte. Athen war also bereits zerstört, als ich ankam. Wahrscheinlich eine besondere, auf mich persönlich zugeschnittene Art der Begrüßung. Ich schwöre bei Miriam, ich wollte keine Wunder mehr nötig haben. Natürlich nicht. Was ist das für ein Schicksal? Aber mir blieb keine Wahl. Ich setzte mich im Zug nach Athen einer alten Dame gegenüber. Wohl so um die 70 und meiner Großmutter verdammt ähnlich, die gestorben war, während ich in Bagdad im Gefängnis gesessen hatte. Ich glaubte sogar, ihr Lächeln im Gesicht der alten Dame wiederzuerkennen. Sie sprach mich auf Griechisch an. I am from Iraq. Ticket? Ich hielt ihr das Ticket hin und sie nahm es an sich. Okay. Ich glaube, das Wort Irak genügte ihr, um zu verstehen, worum es ging. Wenn die Fahrkartenkontrolle kam, zeigte sie unsere beiden Tickets. Und ich bin mir fast sicher, sie erzählte dem Schaffner, ich gehörte zu ihr. Sie kaufte für mich sogar Käse, Brot und eine Cola. Ich schlief wie ein Kind. Immer wieder diese Gesichter, nicht nur in meinen Träumen. Gesichter von Verwandten und Freunden, die dem Krieg zum Opfer fielen, die im Gefängnis oder auf der Flucht ihr Leben verloren. Leichen ohne Ende, mehr als Haare auf meinem Kopf. Mehrere Male habe ich versucht, mit einem Psychiater darüber zu reden. Doch jedes Mal endete das mit einer Schachtel Tabletten, die mir helfen sollten, ruhiger zu schlafen. Aber wenn ich den Arzt dann über die Gesichter befragte, die überall auf den Straßen zu mir sprachen, kam nichts. Oder bestenfalls eine kindlich naive Antwort, die mich mitsamt meinen Gesichtern noch Tage später zum Lachen brachte. Ich schwöre bei der alten griechischen Göttin, ich kann die Welt hassen und gleichzeitig lieben und die Menschen ebenso. Das nächste kleine Wunder kam schnell. Einige Tage vor Silvester. Ich saß in Patras. Diese kleine, unscheinbare Stadt hat einen schönen, großen Hafen, von wo aus viele Schiffe nach Italien fahren. Überall in Patras lagerten Flüchtlinge, in alten Häusern, in alten Fabriken, im Park. Man hörte, die Polizei werde zwischen Weihnachten und Neujahr nicht so scharf kontrollieren. An einem 29. Dezember schlenderte ich trübsinnig an der Hafenmauer entlang und schaute sehnsüchtig den Lastwagen, den Schiffen und den normalen Reisenden nach. Plötzlich setzte ein Gewitter ein. Der Hafen war mit einem Mal menschenleer. Ein Lastwagen ohne Plane stand direkt vor einem startbereiten großen Schiff. Reflexartig erklomm ich die Mauer, rannte schnurstracks auf den Lastwagen zu und versteckte mich im hinteren Teil des Laderaums. Etwa 10 Minuten später ließ der Regen nach. Ich hörte den Fahrer einsteigen. Er ließ den Motor an und fuhr direkt auf das Schiff. Weitere 20 Minuten später setzte es sich in Bewegung. Und so packte ich meine Flüchtlingsausstattung aus. Eine kleine Rasierklinge, ein Klebeband und eine Plastiktüte. Mit der Rasierklinge durchtrennte ich die Plane des Lastwagens und kletterte durch den Schnitt ins Innere. Dort waren bis unter die Decke Kartons gestapelt. Trotzdem fand ich einen guten Platz, auf dem ich liegen konnte. Jetzt kam das Klebeband zum Einsatz, um den Schnitt von innen wieder schließen zu können. Die Plastiktüte brauchte ich als Pinkelflasche. Ich gelangte nach Italien und brachte weder Erdbeben noch Skandale mit. Von den Flüchtlingen am Hauptbahnhof in Rom hatte ich eine interessante Einteilung der europäischen Länder in verschiedene Kategorien erfahren. England ist gut für Intellektuelle, weil es dort eine Menge verschiedener arabischer oder kurdischer Zeitungen, Zeitschriften, Fernseh- und Radiosender und Institute gibt. Skandinavien unterstützt Familien, Studenten und ebenfalls Intellektuelle. Deutschland dagegen eignet sich für Arbeiter und Leute, die Geld sparen wollen, weil Deutschland eine große Fabrik ist. Nach Jahren hatte ich es endlich geschafft, das Mittelmeer zu überqueren und Deutschland zu erreichen. Ein Leben in einer großen Fabrik war aber nichts für mich. Deswegen hatte ich die Absicht, Deutschland zu durchqueren und nach Schweden weiterzureisen. Aber in Deutschland ging es genauso weiter wie in Griechenland. Nur auf andere Art und Weise. Aufgrund der übereifrigen Dienstbeflissenheit der deutschen Polizei nahm meine illegale Reise ein jähes Ende. Und zwar mitten in Bayern. Ich will nach Schweden, übersetzte der Dolmetscher. Warum? Sie sind illegal auf deutschem Boden, Sie können nicht so einfach nach Schweden. Sie sind verhaftet. Begreifen Sie das nicht? Sie können Asyl beantragen, aber nur hier. Wir haben jetzt Ihre Fingerabdrücke. Die werden allen Asylländern zugeschickt. Wenn Sie versuchen, irgendwo anders hinzufliehen, wird man Sie nach Deutschland zurückbringen. In Deutschland waren die Unannehmlichkeiten weniger tragisch. Keine wirklichen Probleme, nur kleinere, wenn auch lästige. Die Deutschen warfen ihre Mark über Bord und handelten sich den Euro ein. Daraufhin wurde alles teurer. Ein neues Zuwanderungsgesetz wurde erlassen, was den Asylbewerbern und Flüchtlingen das Leben nicht leichter machte. Rechts- und Linksparteien bildeten eine Koalition, sodass man am Ende gar nicht mehr wusste, wo nun eigentlich rechts und links war. Trotzdem beschlich mich nie das Gefühl, an irgendetwas in diesem Land Schuld zu haben. Die Polizei schickte mich nach Bayreuth. Dort blieb ich eine Weile im Asylantenheim. Die Zimmer waren zwischen 20 und 30 Quadratmeter groß und für 4 bis 6 Leute vorgesehen. Die Wände waren voll von Inschriften und Malereien. Einer meiner Mitbewohner erzählte mir, im Nachbarzimmer steht ein Gedicht an der Wand, das unglaublich hoffnungslos und grausam klingt. Sein Titel: Chronik der verlorenen Zeit. Ich besuchte die Nachbarn und las das Gedicht, das so endete. Für Jirh al-Sabi' ajlisu bi qurba al-Maqabir wa antadru na'shi yahmiluhu al-Rahilun. In der 7. Wunde sitze ich neben den Friedhöfen und warte auf meinen Sarg, den die Vorbeigehenden tragen würden. Ich brachte kein Wort heraus. Das Gedicht stammte von mir. Einer meiner vielen Freunde, die ich auf meiner Flucht kennengelernt hatte, musste es dorthin geschrieben haben. In Passau, einer kleinen Stadt an der deutsch-österreichischen Grenze, am Fuße der Bayerwaldberge, wo die Donau gleich um 2 Flüsse reicher wird, entdeckte ich viele neue Dinge, darunter ein völlig neues Schönheitsideal in Bezug auf die körperlichen Gegebenheiten des weiblichen Teils der Menschheit. Bisher war mir nur die von mir sogenannte Kuhschönheit bekannt. Wie der Name schon vermuten lässt, gleichen diese Kuhschönheiten satten, wohlgenährten und rundum glücklichen Milchkühen, die sich auf saftigen Wiesen ihres beschaulichen Daseins erfreuen, kräftig und fleischig nach dem Vorbild der griechischen Göttin Aphrodite. In diese Kategorie gehören arabische, türkische, griechische und viele andere Frauen südländischer Herkunft. Die zweite Art weiblicher Schönheit, die ich in Passau genauer kennenlernte, war die Ziegenschönheit. Diese Kategorie Frauen machte auf mich einen eher abgemagerten, ja fast schon verhungerten Eindruck. So gut wie kein Bauch. Dünne, langgestreckte Beine, kleine, feste Brüste und ein winziger, kaum sichtbarer Miniaturhintern. Wie in meiner Heimat bei den Ziegen. Ich wohnte in einem Asylantenheim, nicht weit von der Stadtmitte entfernt. In einem Zimmer, das ich mit 3 weiteren Männern teilte. Einmal pro Woche bekam ich vom Staat ein Esspaket. Mit komisch riechender Wurst, farbigen, hartgekochten Eiern, Brot und Säften. Manchmal gab es auch sogenannte Fischstäbchen. Dazu erhielt ich 60 Mark monatliches Taschengeld. Auch vom Staat, oder genauer von der Ausländerbehörde. Dort arbeiteten durch die Bank nur eigenartige Leute. Darwin-Kreaturen mit Brillen. Sie mochten mich nicht und ich sie auch nicht. Mein Ziel Schweden musste ich schließlich aufgeben. Ich schwöre beim Regen und bei Silvester, keinerlei weitere Wunder haben zu wollen. Ich hatte genug Wunder erlebt und wollte eigentlich nur noch meinen Frieden. Aber trotzdem kreuzte dann noch ein winziges Wunder meinen Weg. Die Richter meinten, sie könnten mir die Asylberechtigung nur dann erteilen, wenn ich einen Nachweis für meine Inhaftierung aus politischen Gründen im Irak erbringen könnte. Wie stellten die sich das nur vor? Welcher irakische Folterer wäre so liebenswürdig, mir schriftlich zu bestätigen, er habe mich fast zu Tode geprügelt? Oder wer weiß, was sonst noch alles mit mir angestellt? Doch dann erinnerte ich mich glücklicherweise an einen Tag während meines Gefängnisaufenthaltes, als wir Besuch von einer europäischen Organisation bekommen hatten. Nach dem Zweiten Golfkrieg hatten die Vereinten Nationen von der irakischen Regierung verlangt, einigen internationalen Organisationen zu erlauben, irakische Behörden und Gefängnisse zu inspizieren und darüber zu berichten. Diese Organisationen hatten auch Namenslisten von Häftlingen angelegt. Eine Maßnahme, die ich damals als Schwachsinn und völlig zwecklos abgetan hatte. Trotzdem hielt ich es für angebracht, der Richterin davon zu erzählen. Sie versprach mir, bei Amnesty International Nachforschung bezüglich meiner Person anzustellen. Ein paar Wochen später bekam ich Besuch von meinem Übersetzer. Tja, die haben doch tatsächlich deinen Namen gefunden. Von Deutschland aus unternahm ich die erste Reise meines Lebens als Tourist. Meine bayerische Freundin Sarah lud mich ein, mit ihr nach Italien zu reisen. Wir fuhren mit ihrem Auto und einem Zelt nach Verona. Eine schöne kleine Stadt mit dem Elternhaus von Julia, der Geliebten des Romeo. Der Eingang und die Wände waren ober und ober bedeckt mit den Signaturen ganzer Heere von Verliebten aus aller Welt. In diesem Moment erinnerte ich mich an die Geschichte vom Turm zu Babel. Und plötzlich verstand ich, was mein Großvater gemeint hatte, als er mir sagte, genau hinschauen. Die Sprachen der Welt trafen sich wieder an einem anderen Platz, nämlich ganz genau unter Julias Balkon. Nicht etwa, weil Gott erzürnt war, sondern wegen der Liebe. Im Sommer 2006 stürmten neue Gesichter auf mich ein, die mich unbedingt mit sich nehmen wollten. Alle vorherigen hatten das nicht versucht, die neuen dafür umso heftiger. Diese neuen Gesichter waren die von meiner Schwester Karima und ihren Kindern Saba, Bassem und Sumeya. Der Irak wurde in der Zwischenzeit ein weiteres Mal vom Krieg heimgesucht, das diktatorische Regime Saddams wurde zerstört und eine neue Regierung unter amerikanischer Besatzung errichtet. Meine Schwester Karima und ihre Familie kehrten aus Libyen in den Irak zurück. Ende August erreichte mich die Nachricht durch die arabische Online-Presse. Karima Hamid, Schwester des irakischen Schriftstellers Rasul Hamid und Frau des irakischen Literaturkritikers Sadiq Hassan und drei ihrer Kinder, Saba, Bassem und Sumeya, wurden durch einen terroristischen Anschlag in Bagdad getötet. Ich muss zugeben, ich konnte und wollte es nicht glauben. Als mich aber ihre Gesichter zum ersten Mal besuchten, verstand ich, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehörten. Es war allgemein schwer in Deutschland, in der großen Fabrik. Ich jobbte als Reinigungskraft und Hilfsarbeiter bei den verschiedensten Zeitarbeitsfirmen. Es dauerte lange, bis ich die Sprache ein bisschen lernte. Vormittags bei der Arbeit, nachmittags im Kurs. Der Alltag war vollgestopft mit Terminen und Verpflichtungen. Und doch machte sich wieder diese unendliche Leere darin breit. Deutschland schien mir wie eine Stadt, die hinter einer Mauer versteckt ist. Wer hinein will, muss ein Loch in die Mauer brechen. Die Mauer aber ist aus Eisen. Das Loch hineinzubrechen kann Jahre dauern. Und was findet man am Ende? Immer wieder versuchte ich neu anzufangen. In dem Loch, vor der Mauer oder dahinter. Die Leere in den Wäldern und Bergen dieses Landes war genauso groß und gewaltig wie die in der Wüste. Ich schwöre bei Amnesty International, dass ich mich häufig gefragt habe, wieso ich überhaupt noch lebe. Warum sind alle diese Wunder in mein Leben getreten? Warum ausgerechnet ich? Ich glaube, es gibt keine Antwort auf derartige Fragen. Aber so habe ich meine eigenen, ganz persönlichen Heiligen bekommen. Amnesty International, den Regen, Silvester, die alte griechische Göttin, Miriam, gefälschte Dokumente, meine Mutter und meine Schwestern, die Amnestie und nicht zuletzt die Autoreifen. Heute lebe ich in München, weit weg von meinen alten Städten. Diese Stadt ist so einzigartig, dass ich es manchmal kaum ertragen kann. Schön wie eine Rose, aber eine aus Plastik. Stinksauber und teuer. Wie ein Privatkrankenhaus. Ich habe nun wirklich keine Angst mehr vor dem Lebensjahr, in dem ich sterben soll. Im Gegenteil, ich freue mich sogar darauf. Wenigstens wird es das erste Mal in meinem Leben sein, wo nicht ich verliere und weine, sondern wo ich verloren gehe und meinetwegen geweint wird. Das Wichtigste aber ist, keine Gesichter werden mich mehr heimsuchen und in den Wahnsinn treiben. Möglicherweise werde ich selbst ein Gesicht sein und jemand anders besuchen. Trotzdem will ich noch ein besonderes Ziel in meinem Leben erreichen und ich bitte alle Sterne, mir die Zeit dazu zu geben. Ich will meine Geschichte endlich zu Ende schreiben. Von den Gesichtern über die Wunder bis zur Geburt. Oder umgekehrt. Gleis 3, bitte steigen Sie ein. Vorsicht vor den Türen, Türen schließen Selbsttätigung. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Es ist 18 Uhr. Das Lächeln meiner Freundin Sophie erwartet mich auf dem Bahnsteig des Münchner Hauptbahnhofs. Ob ich ihr erzählen soll, dass ich ein Manuskript gefunden habe, in dem meine eigene Geschichte zu finden ist, geschrieben von einem Fremden namens Rasul Hamid? Und auf dem Umschlag weder Adresse noch Telefonnummer? Ein schrecklicher Albtraum. Wie kann es sein, dass einer einfach meine Geschichte aufgeschrieben hat und dann in einem Umschlag ausgerechnet neben mir abgelegt? Wenn er meine Geschichte gestohlen hat, wieso hat er sie denn ausgerechnet mir zukommen lassen? Und die vielen Einzelheiten aus meinem Leben, die außer mir niemand kennen kann, sogar die Schrift ist die gleiche? Die Sonne scheint ins Zimmer. Sophie küsst mich und flüstert mir ins Ohr. Wach auf, Habibi. Denk daran, du wolltest doch heute dein Buch an den Verlag schicken. Steh auf. Ich stehe auf, dusche und mache mich auf den Weg zur Uni. Mittags gehe ich ins Café. 14 Uhr. Ich öffne meinen Rucksack und nehme einen leeren Umschlag raus. 14.40 Uhr. Ich öffne meinen Rucksack, nehme das Manuskript heraus, stecke es in den Umschlag und mache ihn zu. Der falsche Inder von Abbas Khidr. Für die, die eine Sekunde vor dem Tod noch von zwei Flügeln träumen. In der Rolle des Rasul Hamid, Konstantin Bühler, David Schesinski, Marian Funk, Matti Krause, Claudius von Stolzmann und Abbas Khidr. In weiteren Rollen Sebastian Becker, Michael Evers, Felix Göser, Wilfried Hochholdinger, Janusz Kotzai, Bettina Kurt, Christine Roller, Johannes Schäfer, Alexandra Suiopoulou und Ina Mueli als Sängerin. Hackbrett und Sandtour, Erik Kross. Musikalisches Arrangement, Georg Klein. Regieassistenz, Matthias Caro. Ton und Technik, Jean Jimschak. Hörspielbearbeitung und Regie, Julia Tieke. Produktion WDR 2012. Dramaturgie Isabel Platthaus.